Prozess dauerte gerade einmal 3 Tage. Da empfing ich eine klare Vision für die nächsten anstehenden Schritte und sprang voller Tatendrang aus dem Bett. Seitdem folge ich immer radikaler dieser inneren Wahrheit und interessanterweise schwindet seitdem auch mehr und mehr das Mangelbewusstsein. Ich kenne Menschen, die haben solche Krisen mit sich allein ausgemacht. Doch definitiv hilft uns ein liebevolles, verständnisvolles Umfeld dabei, schneller loszulassen und die richtigen Fragen stellen zu können. Menschen im Stress verhalten sich wie gestresste Tiere. Sie verteidigen sich und rennen bis zum letzten Atemzug weiter, anstatt anzuhalten und nach innen zu lauschen. Was Andrea und ich damals erfuhren, haben wir nicht nur in unserer Familie, sondern auch in unserer Arbeit kultiviert. Wir geben einander die Freiheit, schwach sein zu dürfen, Angst zu spüren und auch einmal alles in Frage stellen zu können. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ein Mensch dies immer wieder für einen Tag oder auch mal für eine Woche tun kann, dann muss es nicht zu Burnout oder Depression kommen. Unser Kurs im Leben kann so viel eher und sanfter neu justiert werden. Mit diesem Beispiel will ich nicht sagen, dass es immer so schnell geht. Doch ich weiß seitdem, wonach wir alle suchen. Nach unserem Urvertrauen in die Existenz. Nach der Erfahrung, genau so wie wir sind, geliebt und getragen zu werden. Wenn wir ein Sicherheitsnetz niemals testen, dann werden wir nie wissen, ob es uns gehalten hätte. Verstehst du, was ich meine? So wie viele Dinge in deinem Leben tust du nur, weil du nicht ausreichend vertraust? Wie viele wertvolle Ideen gehst du nicht an, weil du nicht ausreichend vertraust? In meinem Repertoire an Seminaren gibt es eins, The One Experience, was eigentlich kein Seminar ist. Es gibt da keinen Input, kein Training. Das Besondere daran ist, die Teilnehmenden wissen im Vorfeld nicht, was auf sie zukommt. Sie werden 9 Tage lang mit überraschenden Situationen konfrontiert und aufgefordert, schnell darauf zu antworten. Irgendwann schafft es das kontrollierende Erwachsenen-Ich nicht mehr, die einzelnen Stationen wie gewohnt abzuarbeiten. Was mich an diesem Prozess am meisten berührt, ist, denselben Konflikt in allen teilnehmenden Menschen zu beobachten. Den Konflikt zwischen dieser starken Sehnsucht, endlich einmal ganz loszulassen und dem natürlichen Leben voll vertrauen zu können, und der Angst zu versagen, alleingelassen zu werden, ausgenutzt zu werden. Eine Quelle meines unerschütterlichen Optimismus in uns Menschen ist die Explosion an Potenzialentfaltung, die wir in diesen Tagen immer und immer wieder beobachten, wenn der Einzelne und die Gruppe endlich loslässt und das Leben auf seine Tragfähigkeit getestet wird. Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Mangelbewusstsein und unserer gestörten Beziehung zur Existenz. Leider lädt uns unsere materialistische Kultur massiv dazu ein, diese Wunde zu ignorieren, anstatt sie aufzudecken und zu heilen. Mehr arbeiten, mehr saufen, mehr Botox, mehr Kohle machen, nur nicht innehalten. Doch der Weg in deinen wahren Reichtum führt eben nicht aus der Angst heraus, sondern mitten in sie hinein. Sie kommt in Wellen. Sie will von dir wahrgenommen und gefühlt werden. Wenn dir das gelingt, wirst du dich danach immer freier und reicher fühlen. Du wirst den bestehenden Reichtum deines Lebens viel intensiver genießen können, wenn du dir der existenziellen Themen deines Lebens bewusst wirst und dich mit ihnen regelmäßig auseinandersetzt. Ich vermittle meinen Klienten deshalb Themen wie Erfolg, Business und Finanzen primär als einen wertvollen Weg der Selbsterkenntnis, der auch zu einem angenehmeren weltlichen Leben führen kann. Natürlich kannst du die Gesetze des Reichwerdens auch auf einem oberflächlicheren Level spielen. Vielleicht ist es im Augenblick noch attraktiver zu haben als zu sein. Vielleicht ist es gerade wichtig für dich, die erste Million zu machen, mit deiner Rolex anzugeben und Bilder von deinem Ferrari zu posten. Ich bin wirklich nicht hier, um das zu bewerten. Doch nach meiner Erfahrung ist auf dieser Spielebene keine letztendliche Auflösung des Mangelbewusstseins möglich. Ich bin hier, um dich einzuladen, immer wieder frisch und mutig zu hinterfragen, ob deine Definition von Reichtum noch aktuell ist. Die hier vorgestellten Prinzipien funktionieren auf verschiedenen Entwicklungsebenen, machen aber nicht auf jeder Ebene glücklich. Deshalb tu dir bitte selbst den Gefallen und schau dir mindestens einmal pro Tag, am besten am Abend, in einem Spiegel in deine Augen und frage dich, was bedeutet Reichtum für mich? Und habe ich ihn heute gelebt? Umsetzungsimpulse. Schaffe möglichst täglich eine Lücke in Zeit und Raum. 15 bis 30 Minuten, in denen du an einem dir angenehmen Platz einfach nichts tust. Entweder meditierst du oder du lauschst einfach deinem Inneren. Welche Gedanken und Gefühle tauchen auf? Was bewegt deine Seele? Gib deiner Sehnsucht Raum. Drück sie nicht weg. Notiere deine Erkenntnisse in dein Tagebuch. Zweitens, führe regelmäßig längere Retreats durch, um dich den existenziellen Fragen deines Lebens zu stellen. Ich empfehle dir, mindestens einmal pro Jahr eine solch kostbare Auszeit zu gönnen. Es kann ein verlängertes Wochenende am Meer, ein Initiationsseminar wie das von mir erwähnte One Experience oder ein Retreat in einem Kloster sein, ganz nach deinem Wunsch oder Möglichkeiten. Hier ein Tipp, du findest sowohl auf Rüdigers Seite www.dahlke.at als auch auf meiner Webseite www.veitlinner.com unsere Angebote für so einen Rückzug. Drittens, du kannst in Absprache mit deinem Arzt Fastenwochen durchführen. An den Tagen, an denen du nichts isst, widmest du dich den Fragen nach Verzicht, Konsum, dem Sinn deines Lebens. Lies regelmäßig Bücher, die dich in die tieferen Dimensionen deines Lebens einladen. Finde nicht nur Freunde, mit denen du dein weltliches Leben meistern kannst, sondern auch Gefährten, mit denen du die existenziellen Ebenen erforschen kannst. Noch ein Tipp, führe die geführte Meditation Angstlösungsritual aus Rüdigers Buch Angstfrei Leben aus.